Aufgabe 2.2c. Herr Becker braucht Frau Bretts Hilfe. Hören Sie sich die folgenden Gesprächssituationen an. Frau Brett, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitteschön. Könnte ich vielleicht nach Deutschland faxen? Aber selbstverständlich. Schreiben Sie Ihren Telefax und ich schicke es für Sie ab. Oh, vielen Dank. Frau Brett, kann ich bitte etwas fotokopieren? Das ist leider nicht möglich. Der Fotokopierer ist im Moment kaputt. Ach so. Frau Brett, entschuldigen Sie, darf man hier rauchen? Nein, das geht leider nicht. Das ist hier nicht erlaubt. Wie schade. Frau Brett? Ja, bitte? Entschuldigen Sie bitte nochmal, aber wo ist die Toilette? Kommen Sie mit, ich zeige sie Ihnen. Frau Brett, können Sie mir Ihren neuen Prospekt zeigen? Der neue Prospekt ist leider noch nicht fertig. Ach so. Aber ich kann Ihnen gerne einen alten holen. Danke, den habe ich schon.